nicht leuchten für die Demokratie. Jetzt geht auch noch das Licht aus, das gab's ja noch nie. Am schönsten wäre eine Runde Wasserski. Ich glaub, ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Ich glaub, ich geh jetzt. Ich geh jetzt. Hier läuft ja wohl eh nichts mehr. Überflüssig bin, ich schmeiß den Krempel weg.